Laut Meldung der südkoreanischen Internetzeitung Jazu Shibo veröffentlichten die Europa-Koreaner am 28. März einen Aufruf dazu, mit dem Geist der Kerzenkundgebung eine neue Gesellschaft für Frieden und Landesvereinigung aufzubauen. Der Ausweg der koreanischen Nation, so im Appell, sei ausschließlich die Versöhnung und Vereinigung der Nation. Vor allem seien die Abschaffung des Sicherheitsgesetzes, die Versöhnung und der Verkehr zwischen Süden und Norden, die Beseitigung der Kriegsgefahr, die Festlegung der Linie für selbstständige Landesvereinigung und die weiteren rasch zu forcieren.